hat die Chronik gekauft. Für ein Butterbrot. Ja, jetzt ist er der kleine Ulstein von Altholm. Und jetzt verdienst du wohl auch mehr. Aha. Mehr? Weniger. Und als ich nicht mitmachen wollte, da hat er ganz freundlich gesagt, ja, Herr Stoff, dann kann ich Sie leider nicht beschäftigen. Es gibt genug junge, schreibgewandte Leute. Verstehst du? Verstehst du? Stoff, bitte. Kannst du nicht ein Wort für mich einlegen? Da wäre doch eine Gelegenheit für eine feste Anstellung. Ich mach's für 200 im Monat. Ich muss endlich was Festes haben. Ja, das hast du doch mit dem Geld für die Fotos. Was sind denn 300 Mark heute? Letztens hast du von 500 gesprochen. Was? Oder sind es in Wahrheit 1000? 1000? Du spinnst wohl 1000 Mark. Schön wär's. Dann müsste ich bei dir nicht rumbetteln wegen fester Arbeit. Tredub erschrickt. Weiß etwa Stuff von den 1000 Mark, dem Erpressergeld für Fotos? Oder hat er bloß gespaßt und weiß nichts? Na schön. Ich werde mal die Fühler ausstrecken, weil du's bist. Du wirst denen wohl nicht wieder Bilder verkaufen, ne? Ich werde mich hüten. Deine schönen Tage hinter schwedischen Gardinen. Siehst du? Das war der Dank vom Hause Österreich. Auf den Straßen, in den Kneipen, auf Kutschböcken, beim Frühstück, in den paar kleinen Altholmer Fabriken. Nichts von pommerscher Maulträgheit. Die Polizei ist schuld. Nein, die Bauern, die Polizei. Und überhaupt war nur einer schuld. Gareis. Gareis? Wieso denn der? Und zwischendurch Seufzer. Was für eine Zeit. Wie soll das enden? Derweil hat sich Bürgermeister Gareis auf einen Gang in die Arena vorbereitet. Zweierlei weiß er längst. Die er da gebeten hat, das ist eine Macht. Die Presse ist eine Macht. Und die Altholmer ist ihm nicht grün gesinnt, weil er ein Roter ist, ein SPD-Mann. Die Nachrichten und die Chronik, ob schon bis vor kurzem noch im Futterstreit, halten beide die deutschen Werte hoch, verkörpert in Hindenburg und im tapferen, unbesiegten deutschen Soldaten des Weltkriegs. Ruhe eingenommen? Nein, nein, Herr Bürgermeister, so würde ich das nicht nennen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Und jetzt mal ganz ohne Diplomatie, meine Herren. Überlegen Sie genau, was Sie tun, was Sie schreiben. Die Polizei steht voll zu dem, was geschehen ist. Sie hat die Regierung hinter sich, sie hat aber auch die Arbeiterschaft hinter sich. Und die Arbeiterschaft, das ist Altholm. Stellen Sie sich gegen die Polizei, so stellen Sie sich gegen Ihre eigene Stadt. Vaterstadt, wie Sie sich gern ausdrücken. Ich glaube, Sie überschätzen die Ereignisse. Das wird morgen eine lokale Spitze geben, dann vielleicht noch zwei, drei kleine Notizen. In ein paar Tagen ist alles vergessen. Das glaube ich nicht. Der Kampf fängt erst an. Geht erst los. Kämpfen jetzt. Und auf welcher Seite werden Sie stehen, Herr Stuff? Ich bin nur ein einfacher Redakteur. Ihre Zeitung nennt sich Heimatblatt. Und Ihre Leser sind vorwiegend Arbeiter. Ich denke doch, Sie werden im Interesse der Heimatstadt unterrichten. Im Interesse der Heimatstadt? Ja. Ich übe ungern Druck aus. Aber diese Sache wird durchgefochten werden. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich Sie diesmal auf meiner Seite finden werde. Es ist nicht die Seite der SPD, die rote Seite, die Bonzenseite. Es ist die Seite der Ordnung, des Aufbaus, der Arbeit. Die Wahl müsste leicht sein. Ich danke Ihnen, meine Herren. Herrgott, was für ein Schwein! Was für ein Schwein! Ja. Etwas stachelig, der rote Herr. Erschossen. Weg. Tot. Ich bin erschossen. Was ist denn? Das hier.